Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind ein klein wenig zu spät und bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Mittag, Mittwoch, Nacht, wie immer eine freie und offene Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, das ist nach wie vor unsere kostenfreie Telefonnummer, oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht ist schon dran. Und die heißt Sarah und ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen an euch alle im Team. Das ist nett, dass du so sagst. Und zwar Folgendes hat mich bewogen. Ich habe gestern die Dame gehört, die ihre beiden demenzkranken Eltern gepflegt hat. Ja. Und das hat mich bewogen, nochmal anzurufen. Bei mir ist die Situation etwas ähnlich. Mhm. Ich habe meine Mutter fast 20 Jahre lang gepflegt und meine Mutter ist vor 4 Tagen dann verstorben. Vor 4 Tagen? Ja. Du bist erst 35 und du hast deine Mutter 20 Jahre lang gepflegt. Wie alt ist deine Mutter geworden? 64. 64. Es waren nicht ganz 20 Jahre, vielleicht 17,5 oder so, ja, grob in dem Dreh. Was für eine Erkrankung hatte deine Mutter, Sarah? Meine Mutter war Diabetikerin und hatte dann Nervenschäden. Nervenschäden, nicht psychisch Nervenschäden, sondern körperlich, weil die Krankheit lange nicht erkannt worden ist. Und das wurde mit der Zeit schlimmer und sie wurde dann pflegebedürftig. Und es war natürlich keine Frage, dass ich das gemacht habe, selbstverständlich. Ja, sie war ein kompletter Pflegefall. Zum Schluss ja. Ja. Es hat sich natürlich über die Zeit so ein bisschen gesteigert. Das ging erst sozusagen, dass ich nur Besorgungen machen musste. Und dann wurde es halt mit der Zeit immer stärker und immer schlimmer. Und sie lag im Bett und konnte nicht mehr aufstehen? Ja, zum Schluss nicht mehr, richtig. Wie lange war sie dann zum Schluss komplett ans Bett gefesselt? Ja, ich würde sagen ein Dreivierteljahr, halbes Dreivierteljahr. Und kam dann ins Krankenhaus, eigentlich wegen einer ganz anderen Sache. Sie war gestürzt und dann hatte man festgestellt, dass es einen Tumor gab in der Schulter. Mhm. Und das war Krebs im Endstadium. Das hat man mir donnerstags abends gesagt, meiner Mutter nicht. Mhm. Sie war donnerstags nicht mehr gut ansprechbar. Das lag wahrscheinlich auch an den Schmerzmedikamenten, die man gegeben hat. Mhm. Morphium nehme ich an, ich weiß es nicht. Mhm. Und in der Nacht zu Freitag ist meine Mutter dann direkt gestorben. Also sie hat es nicht gewusst. Sie ist im Schlaf einfach dann friedlich eingeschlafen. Und was ich sagen wollte, war mein Konflikt, den ich habe. Ich bin natürlich traurig, dass meine Mutter nicht mehr da ist. Mhm. Und im Moment fühle ich mich, naja, wie in so einem Loch sozusagen. Mhm. Oder als wenn mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. So ganz merkwürdig. Also vorige Woche gestorben, sagen wir es nochmal, ne? Ja, genau. Meine Mutter ist, wie gesagt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Freitagmorgens gestorben. Und ich habe meine Mutter, wie gesagt, so lange gepflegt und ich habe mein ganzes Leben. Jetzt, Sarah. Jetzt höre ich die Sarah ganz in der Ferne, aber ich höre sie eigentlich überhaupt nicht mehr. Hallo? Hallo? Hallo? Ich höre dich wirklich ganz, ganz, ganz weit weg, Sarah. Ich glaube, wir wählen dich mal nochmal neu an. Dann legst du mal bitte auf und wir wählen dich nochmal an. Ich höre dich ganz entfernt, da ist irgendeine Störung in der Leitung. Und wir machen dann mal jetzt zwischendurch weiter erstmal mit dem Richard. Und Richard ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Richard. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Richard. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, es geht halt um die Geschichte mit meiner Freundin. Ich habe mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Ich bitte dich, den Fernseher, den Ton ganz wegzuschalten. Ja. Das lernen die Leute nie. Das haben wir schon 3 Millionen Mal gesagt. Ich weiß, der ist eigentlich auch leise. Nur dann machst du mit dem Fernseher leise. Ja. So. Hörst du mich jetzt besser? Viel besser, ohne Echo. Super, Domian. So. Also es geht, wie gesagt, um die Sache mit meiner Freundin. Mhm. Ich hatte mit ihr Geschlechtsverkehr und habe dabei ein Penisbruch erlebt. Ah, nein. Wir hatten ja vor 2 Wochen mal, hat eine Frau das, glaube ich, erzählt, eine Anruferin von ihrem Freund. Du hattest einen Penisbruch während des Geschlechtsverkehrs mit deiner Freundin. Richtig, das wünsche ich keinem. Das, glaube ich, erzähl mal, wie kam es dazu? Ja, es kam halt dazu, wir hatten halt ganz normalen Geschlechtsverkehr wie immer und sie war sehr, sehr trocken, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Und ja, dabei ist es dann halt passiert. Ich bin etwas ausgerutscht. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Mhm. Nur es ist dann so weit halt gekommen, dass ich auf einmal einen fürchterlichen Schmerz erlitten habe und in dem Moment hat sich bei mir alles gedreht. Mhm. Hast du auch was gehört? Nein, gehört habe ich nichts, Gott sei Dank. Weil es knackste nicht oder klitschte irgendwie so oder irgendwie was war nicht zu hören? Nein, es ist einfach nur, ich bin halt daneben gerutscht und auf einmal war dieser Schmerz da. Ich wusste auch in dem Moment gar nicht, was passiert ist. Ja. Ich habe mich sehr gewundert und dann auf einmal habe ich diesen Schmerz gehabt. Dann hat meine Freundin auch sofort mit dem Geschlechtsverkehr halt aufgehört und ich habe runtergestarrt und habe dann halt gesehen, was dort passiert ist. Was hast du gesehen? Was sah man da? Was man da sah, war, dass ich meinen Penis innerhalb von, ich sag mal jetzt so Sekunden, die Farbe gewechselt hat. Das heißt von schwarz auf blau und umgekehrt. Und diesen Schmerz, also der war wirklich unbeschreiblich. Schwoll er auch an? Ja, der wurde sofort dick. Also dick und blau? Ja, dick und blau. Und irre Schmerzen? Ja, das kann man so sagen, ja. Hast du denn da gleich so im ersten Moment gedacht, das könnte ein Penisbruch sein? Oder wusstest du gar nicht, dass es sowas gibt zu dem Zeitpunkt? Ich wusste, dass es das gibt, nur ich wusste natürlich nicht, wie sich das anfühlt, weil ich vorher noch nie so einen erlitten habe. Ja. Aber kam denn gleich der Gedanke, es könnte das sein? Ja, das war mein erster Gedanke, weil ich halt gesehen habe, wie er die Farbe gewechselt hat und ich dachte mir, das kann ja nicht von irgendwas kommen, weil sonst ist es ja auch nicht passiert. Und natürlich. Was habt ihr dann gemacht oder was hast du gemacht? Ja, ich wollte eigentlich gar nichts machen. Ich hätte mich am liebsten wieder schlafen gelegt, nur meine Freundin hat mich dann halt sofort gepackt und zur Notaufnahme gebracht. Sehr vernünftig. Ja, und also ich wollte wirklich nicht dahin, weil du kannst dir ja vorstellen, das ist ja für einen Mann nicht gerade angenehm, wenn irgendwelche Ärzte dann an dem besten Stück rumspielen. Nee, natürlich nicht. Das ist ja sehr unangenehm und da schreckt man erstmal auch vor zurück. Aber das war schon die richtige Entscheidung, dass deine Freundin dich da ins Krankenhaus gefahren hat. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn sie das nicht getan hätte. Was wurde im Krankenhaus denn getan? Ja, im Krankenhaus musste ich erstmal noch, das war sowieso das stärkste Stück. Ich hatte natürlich richtig starke Schmerzen. Das sind wirklich, also das kann man nicht beschreiben. Und dann habe ich darum gebeten, dass es halt schneller geht. Das hat dann halt 10 Minuten gedauert, bis der Arzt überhaupt zu mir kam. Mhm. Kurze Zwischenfrage. Ja. Während du auf den Arzt gewartet hast und als du ins Krankenhaus gefahren bist, war die Erektion zurückgegangen oder war der Penis noch erigiert? Nein, die Erektion war sofort zurückgegangen und mein Penis war halt nur noch angeschwollen. Ah, verstehe. So, jetzt kam nach 10 Minuten der Arzt. Jetzt kam nach 10 Minuten der Arzt halt und ich saß ja schon in der Notaufnahme. In dem Moment ist mir sowieso alles durch den Kopf gegangen. Mhm. Ja, dann hat er zu mir gesagt, ja, machen Sie mal sofort die Hose runter, ich muss mir das angucken. Mhm. Ja, dann hat er sich das angeguckt und ja, dann hieß es nur noch, alles klar, Not-OP, sofort. In der Nacht noch? In der Nacht noch, in der Nacht noch. Mhm. Ja. Ja, und dann kannst du dir ja vorstellen, was dann ein Mann durch den Kopf geht. Ja, ja. Dann hieß es für mich, ziehen Sie sich das mal alles aus, Sie kriegen jetzt einen Kittel an. Ja, was alles nicht schön ist dann und man hat Angst und naja, man fragt sich, wie kommt man aus der Sache wieder raus, ne? Ja, und es gab keine Lösung. Ich kam da nicht raus, weil ich konnte ja nicht irgendwie einfach verschwinden, sondern das musste gemacht werden. Das war ja ein ganz klarer Fall. Mhm. Da konnte man nicht mit morgen oder übermorgen warten. So, dann bist du in der Nacht noch operiert worden. Ja. Was genau kannst du es erklären? Wie operiert man da? Was operiert man da? So wie mir das erklärt wurde, wurden die Adern, die bei mir gerissen sind, wurden zusammengenäht. Mhm. Ja, und das heißt, ich hatte rundum um den Penis eine Narbe, beziehungsweise Nähte. Also, da reißen die Adern, nicht die Gefäße, die Adern reißen. Genau, die Gefäße sind gerissen, also bei mir waren es 3 Gefäße, die gerissen sind. Ah ja. Und ich hatte natürlich, ich habe vorher auch schon, bevor die Operation stattgefunden hat, habe ich natürlich gefragt, wie sieht das mit meiner Erektion aus, bekomme ich überhaupt nochmal eine? Mhm. Weil das war meine erste Sorge natürlich, ne? Wann hattest du denn die erste Erektion wieder nach der Operation? Sofort am nächsten Morgen dann. So nächste, also die ja, die sogenannte Morgenlatte, sage ich. Verstehe. Und das tat ja nicht tierisch weh? Ja, Domian, das die Frage, also das sind Schmerzen, das kann man in Worten gar nicht beschreiben. Also es war furchtbar. Und der Arzt hatte mir das auch gesagt nach der Operation, dass wenn die Morgenlatte kommen wird, die ja eigentlich fast bei jedem kommt, dass dort riecht, also das werden wirklich starke Schmerzen sein für mich. Das hat er mir schon gesagt, nur wie es dann war, als es passiert ist. Also das war wirklich... Also das war schon eine heftige Leidenszeit für dich, wie ich es höre. Ja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich war 3 Tage im Krankenhaus. 3 Tage. Ja. Nach wie vielen Tagen hat es sich denn so einigermaßen normalisiert wieder? Ich würde sagen, also ohne Schmerzen hatte ich die Erektion nach 14 Tagen. Nach 14 Tagen? Ja, das war dann die erste Erektion, wo ich halt kaum noch Schmerzen gespürt habe, wo das für mich halt keine Schmerzen mehr waren, weil ich davor die starken Schmerzen gewöhnt habe. Und nach wie vielen Wochen oder gar Monaten konntest du wieder den ersten Sex haben nach dem Penisbruch? Also mir wurde gesagt, nach 6 Wochen kann ich wieder Sex haben. Nur ich habe es dann halt nach 3 Monaten gemacht, weil ich hatte wirklich so eine Angst. Ja. Also es hatte sich für mich mit dem Sex erledigt. Also wie lange liegt die Sache jetzt zurück? Die Sache ist jetzt 2 oder 3 Monate her. Ach so, so frisch ist das noch alles. Ja. Kannst du wie kannst du denn jetzt deinen Sex wieder genießen? Kannst du deinen Sex wieder genießen jetzt oder bist du immer so? Ehrlich gesagt ist es jetzt einfach nur noch Blümchensex, mehr ist es nicht. Weil du Angst hast, es könnte wieder irgendwie was passieren. Natürlich, in jedem Moment. Weißt du, man bewegt sich dann natürlich auch nicht mehr so, wie es vorher war, sondern... Ist man anfälliger für einen zweiten Penisbruch, wenn man schon mal einmal einen gehabt hat, weißt du das? Also das habe ich den Arzt nicht gefragt, nur er hat mir halt gesagt, dass ich ein bisschen zurückschrauben soll. Also ich soll halt nicht übertreiben, weil... Sowas muss ja nicht nochmal sein, so sagte er mir das und da habe ich gesagt, da haben sie recht. Aber das Verrückte ist ja, wie du es gerade beschrieben hast, dass ihr es gar nicht mal besonders übertrieben habt, sondern dass es einfach so ein Missgeschick war, ne? Ja, weil sie halt trocken war in dem Moment und dann ist das halt passiert. Es war ein Missgeschick. Es war jetzt nicht, dass wir irgendwelche Wirkungen gemacht haben oder sonstiges. Merkst du einen Unterschied, was deine Orgasmusintensität anbelangt, vorher, nachher? Nein. Nee. Also das nicht, aber was ich für ein Problem habe, ist, dass mein Penis halt krumm ist, krummer als vorher. Durch die Operation? Richtig, durch die Operation, also durch den Penisbruch und mir wurde auch gesagt, das könnte ich durch einen chirurgischen Eingriff beheben. Nur ich möchte das nicht, weil ich möchte halt nicht mehr nochmal ins Krankenhaus und das... Kann ich gut verstehen. Solange das einigermaßen funktioniert, würde ich da auch nicht nochmal dran rumschnimmeln lassen. Ja, das ist dann halt... muss man mit leben und viel besser damit, als nochmal mich mit das Messer zu legen. Und man kann sich das vorstellen, dass jetzt rund um den Penis eine Narbe ist? Ja, die sieht man schon fast nicht mehr, weil sehr, sehr gut. Es sind halt dünne Nähte gewesen, die auch mit der Haut dann halt mit verheilen, die auch nicht mehr gezogen werden müssen. Das war schon so eine neue Technik, Gott sei Dank. Ja. Und es ist halt jetzt nicht so, dass man es extrem sieht. Also die ihr mir das erzählt, ihr macht uns Männern richtig Angst, dass uns das auch passiert, mal irgendwann. Das ist natürlich... Ja, ich kann dir das nur so sagen, das kann jedem Mann passieren. Absolut. Man sollte halt vielleicht doch ein bisschen mehr noch auf der Hut sein, als ohnehin schon. Oder vielleicht war man gar nicht auf der Hut, aber einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, besser ist es einfach mal so, nicht nur mit dem besten Stück zu denken, sage ich dazu. Ja, also ich bin trotzdem froh, dass wieder alles in Ordnung ist bei dir. Und es kann ja auch sein, dass im Laufe der Zeit und der Monate und der Jahre dann auch, dass die Angst sich verliert und du auch wieder einen ganz normalen und ganz uneingeschränkten Sex haben kannst, ohne daran zu denken ständig. Ja, ich hoffe es, weil es macht so ehrlich keinen Spaß. Also, immer mit dieser Angst, das ist wirklich nichts, was man halt... Ja, verstehe. Also dann wünsche ich einfach eine gute weitere Entwicklung in Sachen Sexualität, lieber Richard. Ja, grüße deine Freundin herzlich von mir. Ja, danke. Darf ich noch ein paar Leute grüßen kurz? Ungern, weil es keine Grußsendung ist. Nur in ganz großen Ausnahmefällen bei Leuten, die krank sind oder so, machen wir das sonst nicht so gerne, Richard. Einverstanden? Alles klar, du mehr. Okay. Danke, den Goran und den Tobias. Danke, ciao. Tschüss. So, jetzt der zweite Versuch. Nochmal mit Sarah. Ja, hallo. Sarah. Du warst gerade irgendwie ganz weit weg. Und ich habe dich gar nicht gehört. So, du warst gerade meine erste Anruferin, falls die Leute gerade zugeschaltet haben. Und du hast erzählt, dass vor 4 Tagen deine Mutter gestorben ist, die du fast 20 Jahre gepflegt hast und die sehr schwer krank war. Und zum Schluss hast du sie rund um die Uhr gepflegt, ne? So kann man das sagen. Richtig. Und deine Mama hatte eine schwere Erkrankung und zusätzlich auch noch eine nicht entdeckte Krebserkrankung, an der sie dann letztendlich sehr schnell verstorben ist. Ja, genau. Und das ging dann, wie gesagt, innerhalb von ein paar Tagen im Krankenhaus. Da ist montags eine Gewebeprobe gemacht worden. Donnerstags abends kam dann das Ergebnis und in der Nacht ist sie dann direkt verstorben. Also sie hat dann Gott sei Dank nicht mehr leiden müssen. Mhm. Und ich denke mal, alles andere wäre vielleicht auch nur noch Qual gewesen, Chemo oder was es alles gibt. Sie war aber bis kurz vor ihrem Tod so geistig völlig präsent und klar. Ja, völlig. Mhm. An dem Tag, an dem Donnerstag, wo ich halt noch da war, war sie zwar ein bisschen benebelt von den Tabletten, vermute ich jetzt einfach mal, war aber zwischendurch auch durchaus noch wach. Also sie konnte auch noch sagen, ich habe Durst oder ich will was essen oder was auch immer. Mein Konflikt ist einfach, dadurch, dass ich, wie gesagt, meine Mutter so lange gepflegt habe, hatte ich ja, kein eigenes Leben in dem Sinne. Dadurch, dass es, wie gesagt, 24 Stunden war, ich konnte nicht, was weiß ich, abends in die Kneipe gehen oder mal ins Museum gehen oder... Ja, das war ja gerade die Zeit, wo du konntest nicht in die Disco gehen. Genau, richtig, da war eben gar nichts. Warst du ganz alleine verantwortlich oder war dein Vater oder ein Geschwister Teil dabei? Geschwister habe ich nicht, meine Eltern sind geschieden worden, da war ich noch ganz klein. Achso, da warst du der absolut wichtigste und erste Mensch für deine Mutter. Meine Mutter hat natürlich noch Geschwister, die wohnen zum Teil hier in der Stadt, zum Teil auch außerhalb. Da kann man natürlich auch nicht verlangen, dass die jedes Mal auf der Matte stehen, wenn irgendwas ist. Also das meiste habe ich natürlich gemacht. Also die ganze Zeit zu der Nachpubertät war dann für dich eine ganz andere Zeit als für Gleichaltrige. Ja, genau, kann man sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich meiner Mutter gegenüber jetzt das noch vorgeworfen hätte oder jetzt noch vorwerfen würde. Ich meine, ich habe das ja freiwillig gemacht. Also gab es zwischendurch dennoch so... Ja, sein Unbehagen oder vielleicht auch mal eine Aggression auf deine Mutter, dass sie dir diese jungen Jahre so nimmt? Nein. Das gab es nicht. Nein, überhaupt nicht. Weil ich mir immer so gedacht habe, wenn es mir jetzt schlecht gehen würde, würde meine Mutter das auch für mich machen. Also so habe ich das eigentlich immer gesehen. Es war für mich keine Frage. Ja, so finde ich es auch eine tolle Einstellung. Und so wäre es ja auch gewesen. Deine Mutter hätte ihr Leben ja auch für dich, oder ihre Zeit für dich auch geopfert. Das habe ich meiner Mutter auch zum Schluss gesagt, als es schlimmer wurde sozusagen. Da habe ich auch gesagt, meine Mutter sagte dazu, ist das nicht zu viel? Und ich habe gesagt, nein, du würdest das Gleiche doch auch für mich machen. Ich sagte, ja, dass ich das für dich machen würde, ist keine Frage. Hast du denn keine Pflegekraft gehabt, die dir so ein bisschen zur Hand ging? Nein, Pflegekraft gab es nicht. Du hast alles alleine gemacht. Heißt, du hast sie gewaschen, du hast sie auf die Toilette gesetzt. Also alles, was man an Pflegearbeitern tun muss. Ja, korrekt, genau. Hast du denn auch gearbeitet, auch noch zusätzlich? Nee, das konnte ich ja nicht, weil es, wie gesagt, eine 24-Stunden-Sache war. Und es war so, dass ich im... Hast du auch keine Ausbildung gemacht? Nee, meine Mutter wurde genau da krank, als ich die Ausbildung anfangen wollte. Das war am Anfang, wie gesagt, noch relativ harmlos. Da war die Betreuung sozusagen erstmal nur stundenweise. Und finanziell ging das dann auch, dass du jetzt ohne Auskommen leben konntest? Ja, das ging. Möglich. Ich habe jetzt, wo meine Mutter tot ist, wie gesagt, diese Pflege war natürlich für mich körperlich und seelisch sehr anstrengend. Und jetzt, wo meine Mutter tot ist, wie gesagt, ich fühle mich... Irgendwo ist so ein kleines bisschen in mir, das sich erleichtert fühlt. Ich bin jetzt nicht erleichtert darüber, dass meine Mutter tot ist, um Gottes Willen. Nein, so habe ich es auch nicht verstanden. Das ist einfach so eine Art von Erleichterung, dass ich weiß, irgendwann, wenn ich die Trauer so ein bisschen bewältigt oder verarbeitet habe, dass dann irgendwo mein Leben anfängt, sage ich jetzt mal. Dass ich, wenn ich dann arbeiten gehe, was ich meinen Urlaub fahren kann oder Freunde besuchen kann, die was weiß ich, irgendwo in Deutschland leben oder... Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so lange einen Menschen betreut hat und von so jungen Jahren, du warst ja dann fast 15, 16, als es angefangen hat. Ja, so grob, ja. Genau. Und jetzt ist deine Mutter 4 Tage tot, dass man da auch in eine Leere hineinfällt. Ja, total. Also ich habe, als meine Mutter tot war, konnte ich mir noch überlegen, ob ich sie nochmal sehen wollte oder nicht. Und das habe ich dann nicht getan, weil ich sie so in Erinnerung behalten wollte, wie sie war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in 2 Jahren sage, die Entscheidung war falsch, ob ich sie nicht nochmal sehen sollte oder nicht. Aber mein Gewissenskonflikt ist einfach, ich fühle im Moment diese kleine Erleichterung in mir. Und ich habe einfach den Konflikt, dass ich denke, dass diese Erleichterung zu fühlen, ist meiner Mutter gegenüber jetzt nicht fair. Oder es ist nicht richtig, diese Erleichterung zu fühlen. Das ist mein Konflikt. Ich denke einfach, ich sollte nur traurig sein und sonst nichts. Sarah. Ich will dir mal was sagen. Du hast so Unglaubliches für deine Mutter geleistet. Von deinem 15. Lebensjahr an bis zum jetzt 35. Lebensjahr. Das war deine ganze Jugend und deine ganze junge Frauzeit, sage ich mal so. Ich glaube, dass sich alle mit Respekt vor dir verneigen, die das jetzt hören. Oh, danke. Das glaube ich aber hundertprozentig. Und ich finde das so normal, dass man auch dann so ein Gefühl der Erleichterung verspürt, das mindert nicht deine Trauer. Das hat überhaupt keine Aussage, dass du jetzt irgendwie schlecht über deine Mutter denkst oder nach dem Motto, ich bin froh, dass ich sie los bin. Nein, überhaupt nicht. Das finde ich menschlich. Also du meinst, ich kann das Gefühl durchaus zulassen. Absolut, das finde ich aber auch, weißt du, Sarah, ich fände es fast schon unnatürlich, wenn du es nicht hättest. Ich finde das eine natürliche Reaktion. Du sagst, ich bin traurig, dass meine Mutter gestorben ist. Das ist ja völlig normal. und tief traurig. Und es werden noch schlimme, traurige Phasen kommen. Oh ja, große, vor allen Dingen morgen, wenn die Beerdigung ist. Morgen ist die Beerdigung. Ja. So. Aber dass du dann auch sowas empfindest, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der einen sehr schwer kranken Menschen begleitet hat, dass auch immer ein Hauch Erleichterung dabei ist. Mhm. Erleichterung, was die eigene Person anbelangt, Erleichterung aber auch, dass man denkt, jetzt muss der Mensch nicht mehr leiden. Genau, ja, genau, richtig. Das erleichtert einen selbst ja auch. Ja, richtig, genau. Und das ist es. Insofern finde ich das völlig, völlig in Ordnung. Und so wie du es gerade beschrieben hast, gut, deine Mutter konnte jetzt nicht mit dem Wissen in den Tod gehen, dass sie jetzt stirbt. Hm. Andererseits ist es aber auch eine große Gnade, dass sie so schnell einfach einschlafen konnte. Ja, sie ist nachts gestorben im Schlaf. Der Arzt sagt, entweder hat das Herz aufgehört zu schlagen oder der Kreislauf hat versagt oder die Atmung. Hm. Das war auch ein sehr kurzer Zeitraum. Hm. Der Arzt hat gesagt, nachts um 2 Uhr war wohl die Nachtwache oder Nachtschwester da. Hm. Wollte meine Mutter wohl im Bett dann noch etwas hochziehen, weil sie ein bisschen schief lag, mhm. ist noch mal kurz eine Runde gegangen, kam dann um 14:45 und da war meine Mutter schon tot. Also es muss wirklich innerhalb von ein paar Minuten wirklich sich abgespielt haben. Haben die dich dann angerufen? Ja, nach morgens um 14:30 hat ein Arzt mich angerufen. Und warst du da so im Konflikt, dass du überlegt hast, ich fahre jetzt doch hin und... Also, dass ich hinfahre, war keine Frage. Ich habe dann Verwandte angerufen, die halbwegs hier in der Nähe wohnen. Mhm. Und die haben auch sofort gesagt, du, wir kommen und wir fahren hin. Weil es ging ja auch um ganz profane Sachen, so noch die persönlichen Sachen mhm. abzuholen und so. Aber da hast du sie nicht mehr sehen können oder auch nicht mehr wollen? Ich wollte es in dem Moment nicht. Und ich glaube, für mich im Moment ist das auch die richtige Entscheidung. Mhm. Vielleicht tut es mir in einem Jahr mal leid, mhm. dass ich sage, hätte ich sie noch mal gesehen. Mhm. Aber in dem Moment, als man mich gefragt hat, wollen Sie Ihre Mutter noch mal sehen, habe ich aus dem Herzen raus, so spontan vom Gefühl her, Nein gesagt. Ja, so muss man das auch machen. Ja, wahrscheinlich. Da gibt es keine Generalantwort, wie man genau, das richtig macht. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche das nochmal, um richtig. Abschied nehmen zu können. Richtig. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich möchte meinen geliebten Menschen so in Erinnerung behalten, wie er vorher lebend war. Genau, ja. Hast du dich mit deiner Mutter, sie war ja nun so lange so schwer krank, über den Tod und das Ende unterhalten mal? Nein, eigentlich nicht. Meine Mutter hatte auch, denke ich, ist ja wie gesagt eigentlich wegen einer ganz harmlosen Sache ins Krankenhaus gekommen, eigentlich nur wegen eines Sturzes, mhm. wegen einer Schulterverletzung. Und nein, das war nie Thema, weil man natürlich auch nicht gedacht hätte, dass es dann so etwas ist. Mhm. Aber schon sonderbar, wenn sie ein schwerer Pflegefall war, dass das dann nicht auch Thema war, denn ihr Gesamtgesundheitszustand hätte sich ja dennoch auch verschlechtern können. Natürlich, aber nein, da haben wir nie drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob meine Mutter das nicht gewollt hat, ob sie mich da nicht noch zusätzlich belasten wollte. Sie hat natürlich gewusst, dass das für mich nicht leicht ist, sie zu pflegen, dass das für mich durchaus auch eine Anstrengung ist. Sie hat auch immer wieder gesagt, es tut mir leid, dass ich dir so auf die Nerven gehe damit. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht aus Zwang gemacht oder sonst was, sondern wirklich, weil ich es wollte, weil es für mich selbstverständlich war. Jetzt ist morgen die Beerdigung. Ja. Ist das eine große angelegte Beerdigung oder im kleinen Kreis? Die Familie, die hier vor Ort ist, das sind vielleicht 10, 15 Leute. Es gibt noch Familie, die in Süddeutschland wohnt und in Norddeutschland. Die kommen natürlich nicht, weil wir sind hier ein bisschen in einer anderen Region. Hast du Angst vor morgen? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie komplett leer. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe seit meiner Mutter tot ist, musste ich natürlich auch viel erledigen, was hat zu tun ist, Behördengänge und so. Ja, man ist da irgendwie wahrscheinlich noch wie betäubt irgendwie. Ja, genau. Von ich habe so das Gefühl, ich sehe mich selber irgendwie was machen oder als wenn ich das gar nicht wirklich fassen könnte. Wahrscheinlich kommt die erste Realisierung und vielleicht auch der erste dann Zusammenbruch, was die Trauer anbelangt oder dass die Trauer sehr stark wird, wenn dieser ganze Rummel vorbei ist. Ich sag ja mal das Rummel. Das vermute ich auch. Das kann dauern, weil bei mir steht wahrscheinlich danach auch noch aus persönlichen Gründen einen Umzug an. Mhm. Ich denke mal, da habe ich dann auch noch hernach was zu tun. Mhm. Keine Ahnung. Und ich denke, wenn das alles erstmal vorbei ist, dann suche ich mir natürlich noch einen Job und alles, was noch da dran kommt. Ja. Und dann irgendwann habe ich wahrscheinlich auch mal eine Minute zum Ausschnaufen und dann kommt das vielleicht irgendwann. Aber vielleicht sind die Ablenkungen auch gar nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall. Das merke ich auch. Solange ich irgendwas zu tun habe, und ich muss es ja machen im Moment, geht es eigentlich in dem Sinne. Es ist nachts furchtbar. Ich habe seit meiner Mutter tot ist vielleicht nur 3-4 Stunden geschlafen und ein paar haben gegessen. Ich weiß nicht. Dann sind halt so diese Gedanken da. Also ich möchte nochmal sagen, dass ich finde, dass du dir da überhaupt keine Gedanken machen solltest, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich finde das ganz normal. Und möchte nochmal meinen Respekt vor dir ausdrücken, was du getan hast. Das finde ich schon ganz toll. Dank. Liebe Sarah, vielleicht möchtest du nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Oh ja, danke. danke. Ja, dann machen wir das so. Das ist die Anja heute Nacht. Du legst bitte auf und sie ruft dich gleich wieder an. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Gruß an euch alle. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Sabine, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. 43. Ja, genau, ja. Weswegen rufst du an, Sabine? Ja, das ist immer nach so einem Fall, wenn man das hört, ein Todesfall und so weiter, ist das immer was ganz anderes, als was ich habe. Es ist dann so Pillepalle, kommt es mir dann vor. Nur ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, als meine Mutter gestorben war, da habe ich gar nichts empfunden. Ich war so daneben, also so hohl oder so steif. Ich habe wirklich ein Vierteljahr, ich habe allen gesagt, meine Mutter ist gestorben. Ich guckte die an, die sagt, du bist gar nicht traurig. Ich habe nichts empfunden. Nach einem Vierteljahr brach ich zusammen. Ja, das hat so lange gedauert. Ja, das hört man öfters. Ja, ja. Ja, ja, dass ich da konnte ich überhaupt nicht mehr. Ja, mein Fall ist, ist ganz was anderes. Leider Gottes ist eine dumme Sache. Und zwar, ich habe einen Bekannten schon seit 16 Jahren. Wir sind aber nicht zusammen. Also er ist geschieden, ich lebe getrennt. Und wir kennen uns über 16 Jahre und haben einiges schon mitgemacht. Und du sagst Bekannten, wir sind nicht zusammen. Also, ist es schon irgendwie eine Affäre? Ja, ja, also, ja, ja. Ich bin, sagen wir mal einfach, ich bin keine Freundin. Ich würde eher sagen, ich bin nur eine Geliebte. Sowas in der Richtung. Verstehe. Ja. Seit 16 Jahren. Ja, 16 Jahren. Ja, ich habe es mir anders gewünscht, aber nun, es geht viel, es geht nicht so. Und er fährt seit 5 Jahren mit Kumpels, fährt er nach Thailand. Ich habe mir so viel nicht dabei gedacht, wollte ich auch gar nicht. Und ich habe jetzt aber immer wieder etwas mehr erfahren, dass da auch Frauen im Spiel sind. Und immer wieder fahren die dahin und ich habe jetzt seit dem letzten Jahr, die fahren immer so Januar, Februar hin, da habe ich das letzte Mal erfahren, dass sie immer zu einer besonderen Gruppe fahren, zu einer besonderen Frauengruppe fahren, immer dieselben sind. Seit 5 Jahren sind es immer dieselben. Also dieselben Männer und zur selben Frauengruppe? Und dieselben Frauen, ja. Und sind das Prostituierte? Ich vermute ja, denn ich habe mich so etwas erkundigt überall so. Man kann als Tourist nicht an andere Frauen kommen. Das sind meistens die Damen, die Bardamen. Aber das sind nicht so Prostituierte, wie man sie hier kennt. Die sind also Liebesdienerinnen. Mhm. Also nicht so, also nicht diesen bisschen, also ich finde... Also wie auch immer. Ja, wie auch immer. Sexmäßig läuft da was. Ja, hast du mit ihm drüber gesprochen? Ja, ich habe mit ihm drüber gesprochen. Hat er das alles zugegeben und erklärt auch? Ja, er sagt, er hat eine da und die mag er gerne und da fährt er hin und die ist in Ordnung und die macht sowas auch nicht und die macht sowas nie mehr und die arbeitet jetzt im Hotel, stimmt aber gar nicht, aber er hat sich wieder widersprochen, egal. Jedenfalls, er fährt da immer hin. So, jetzt bist du die Geliebte hier in Deutschland seit 16 Jahren, obwohl, ich würde das gerade aus dem Seufzer heraus schon, du wärst schon seit vielen Jahren lieber gerne die wirkliche Beziehung zu ihm? Ja, normalerweise ja, weil, ja gut, wie Frauen das sagen, ich liebe ihn eben noch. Du liebst ihn, aber bei ihm ist das eher so eine, für ihn ist das nicht so wichtig wie für dich. Ja. So, ja, und jetzt kriegst du auch noch raus, dass er nebenher tut weh, ne? Es tut nicht nur weh, es zerreißt mich. Was sagt er denn? Wie stellt er das so als ganz selbstverständlich dar? Oder selbstverständlich. Die anderen Männer haben das auch. Sogar einer, der ist verheiratet und so weiter. Und der lebt mit der auch. Die leben also 3 Wochen mit diesen Damen zusammen. Im Hotel, die gehen essen, die fahren aus, die fahren irgendwo hin, die machen die 3 Wochen. Hast du das eigentlich irgendwie so um 1000 Ecken rausgekriegt? Nein, das hat er mir gesagt. Das hat er mir erzählt. Und jetzt ist es ja gut, das habe ich auch nicht so verkraftet, aber ich habe irgendwie durchgestanden oder wie auch immer. Jetzt hat er mir gesagt, am Montag hat er mir erzählt, dass er für 4 Monate darunter will. Mensch, Sabine, du lässt aber wirklich den Meckes mit dir machen. Ja, ich weiß. Er hat mir auch Bilder von der Dame gezeigt. Ja, stechen wir noch mehr in die Wunde rein. Ja, natürlich. Aber letztendlich müsstest du mal wach werden. Es müsste jemand zu dir kommen und dich rütteln und schütteln und rütteln und schütteln. Und Sabine. Ja, ich weiß. Mach die Augen auf. Ja, ich weiß. Der Kerl, offensichtlich will der, und der spielt ja mit offenen Karten. Man kann ihm ja gar keinen Vorwurf machen. Ja, er sagt, dass er will 4 Monate unten bleiben, mit der Frau natürlich zusammen, ist ganz klar. Ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, das mache ich nicht mit, dann würde der bestimmt sagen. Dann geht er. Ja, dann würde er sagen, dann musst du das eben lassen. Über was reden wir noch? Ja, ich weiß. Sabine. Ja, es ist Mensch, so, ja, du bist 43. Ja, ich weiß mit meinem, also lass dich nicht verarschen. Ja, Er legt ja sogar Bilder hin, wenn wir uns verabreden, ich komme dahin. Also ich mache sehr viel für ihn. Ich hole ihn ab, ich bringe ihn hin, ich mache dies, ich mache das. Das ist schon der Fehler. Du bist ja da fast wie so eine Sklavin. Ja. Ja, und dann ist es so, also wenn ich komme, er weiß ganz genau, dass er es nicht haben kann, dass es mir wehtut. Er legt dann Bilder hin. Mhm. Er legt Bilder von ihr hin. Ich sage, was ist das denn? Ach, das habe ich ganz vergessen. Er hat Bilder auf ein Bild von ihr auf seinem Computer. Er hat ein Bild auf seinem Telefon. Okay, habe ich verstanden, die Geste. Habt ihr Sex miteinander noch? Ja. Oft? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Wie ist das? Ist das... Ja, es ist unterschiedlich. Wenn ich irgendwie so ein bisschen irgendwie mein Gefühl in den Griff bekomme, ist das gut, sonst geht es nicht. Sonst ist es bei mir etwas schlecht. Nur, wie gesagt, mein Verstand sagt, ich muss gehen. Mein Verstand. Aber mein Gefühl ist anders. Und Gefühl und Verstand passt bei mir überhaupt nicht zusammen. Ich muss... Damit kann man sich aber nicht abfinden. Nein, ich weiß. Aber ich muss mein Gefühl töten. Mein Gefühl. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Wenn mein Gefühl weg ist, tot ist, dann bin ich weg. Dann hat sie die Sache erledigt. Macht man, gut, sehr gut, du hast völlig recht. Jetzt nur die Frage, wie, sagen wir es mal so martialisch, wie tötest du am besten dein Gefühl? Es wäre mir am allerliebsten, ich will eine Aussprache haben, dass er mir sagt, was er für mich empfindet. Gut. Und wenn er ich war davon ausgegangen, dass der längst zu dir gesagt hat, dass du nicht seine große Liebe bist. Ja, doch, er braucht mich. Und wenn ich in Urlaub fahre 3 Wochen, dann ruft er jeden zweiten Tag an, du fehlst mir, du fehlst mir, du fehlst mir. Okay, du wirst eine Aussprache haben. Welche Frage möchtest du ihm stellen? Was empfindest du für mich? Und was bedeute ich dir? So, diese Frage hättest du vor 16 Jahren schon stellen müssen. Nur mal nebenbei bemerkt. Ja, habe ich auch immer wieder versucht. Gut. Ich bekam nur keine Antwort. Ich möchte, dass er mir sagt, am besten wäre, er würde mir das sagen, wie der... Mann von Madonna gesagt hat, du bist alt, hässlich, faltig. Ja, das soll er mir sagen, ins Gesicht. Und dann soll er sagen, die andere liebe ich, guck dir das an, die ist schöner als du. Dann kriege ich so, wenn du diese, warum machst du das denn nicht, warum fragst du es denn nicht? Ja, er weicht aus, er weicht darum aus. Frag immer, frag, ist es nur die eine große Frage, was empfindest du für mich noch? So, ja, er braucht mich. Ja, keine Antwort. Die einzige Frage, die einzige Antwort, die eine Wirkung haben könnte, eine positive, wäre, wenn er wie aus der Pistole geschossen sagt, ich liebe dich. So. Alles andere, ich brauche dich und ich mag dich und irgendwie alles Quatsch, alles Quatsch. Ja. Alles Quatsch, Sabine. Mach es. Ich meine, du hast ja für dich eine gute Strategie. Du willst von dem was Negatives hören. Ja, ich will. Dann hol dir das. Hol dir das Negativste überhaupt. Ja, ja. Ich meine, letztendlich sind diese Bilder auch schon gut, weil die klatscht der dir auch immer ins Gesicht rein. Ja, ne? ja, sowas will ich haben. So. Ich hab, und dann tötest du auch dein Gefühl. Ja, für ihn. Ja, so habe ich mir gedacht. Ich glaube nur, dass du schwer haben wirst, weil du 16 Jahre dieses Spielteam mitmachst. Ja, das ist es ja. Hörst du Eisenbahn jetzt auszusteigen aus dem Ding? Ja, das ist es ja. Wenn wir nur 2 oder 3 Jahre zusammen wären, wäre es, glaube ich, einfacher. Aber 16 Jahre... Ja, aber aussichtslos ist es auch nicht. Ja. Nee, es ist nicht aussichtslos. Ich möchte dich von meiner Seite aus nochmal bestärken, dass du das wirklich tust und radikal dann durchziehst. Ja. Das wird, ich vermute mal, die erste Zeit für dich schwer sein, weil du so konditioniert, so trainiert bist und so gewöhnt bist an dieses seltsame Verhältnis. Aber kämpfe. Du kämpfst nur für dich, für deine Freiheit. Letztendlich für dein Selbstbewusstsein auch irgendwann. Ja, ich habe jetzt auch Angst vor Krankheiten. Ne? Wenn er da ist, dann... auch, ja. Das ist die ganze Verständlicherweise, Sache. Ja, nicht. Und also... Nein, das ist kein Zustand. Das darf nicht so bleiben. Ja. Wir sind uns einig. Ja. Du musst handeln. Ja, wenn deine Psychologin noch mal Zeit für mich hätte... Gerne. Ja, sehr gerne. Wahnsinnig. Sabine, dann ruft Anja dich gleich an. Prima, ich danke dir. Thomas. Alles Gute wünsche ich dir. Und zieh's durch. Ja, alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Liebe Leute, unser Thema morgen heißt der sechste Sinn. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Geistererscheinungen, über Spukerlebnisse, über Hellsehen, über Telepathie, über Engel. Und über das Böse. Also das Thema morgen heißt der sechste Sinn. Wer gerne mit mir über diese Themen, über eines dieser Themen auch sprechen möchte, ab 0 Uhr bitte anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet, wie ihr wisst, kostenfrei für euch. Mailen oder auch während der Sendung anrufen. Der sechste Sinn. Geistergeschichten, Spukerlebnisse, Hellsehen, Telepathie, Engel, das Böse. Das ist unser Thema morgen. Heute, wie immer, Mittwoch eine freie Themenrunde. Also wer anrufen möchte, zu welchem Thema auch immer, der möge bitte anrufen. Hier ist Eva. Eva ist 27. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Hallo Eva. Um was geht's bei dir? Ich habe eine Angsterkrankung. Eine Angsterkrankung? Ja. Ja. Beschreibst du sie mal? Und zwar ist das so, also das fing vor 3 Jahren an. Und zwar hatte ich dann eine Sehverschlechterung auf einem Auge. Mhm. Bin dann zum Augenarzt. Und da meinte der nur so, ja, er weiß ja nicht so. Er tippt jetzt mal die Nervenentzündung. Bin ich nach Hause, habe im Internet geguckt. Dann steht da so Hirnblutung, Gehirntumor und so weiter. Und ich habe das nicht verstanden. Was hat er getippt? Was für eine Entzündung? Eine Sehnervenentzündung. Sehnervenentzündung. Mhm. Mhm. Also im Gehirn eine Entzündung. Und da hast du recherchiert und dann bist du auf die Spur gekommen, das könnte auch sein, sogar im schlimmsten Fall ein Gehirntumor. Genau. Mhm. Genau. Und ja, das habe ich dann so mit mir rumgetragen. Und dann musste mein Mann nach Afghanistan, der Soldat. Mhm. Mhm. Und dann ist es richtig ausgebrochen. Also dass ich dann wirklich so richtige Panikattacken gekriegt habe, wo ich dachte, jetzt stirbst du gleich mit Herzrasen. Du hast du zwei gewichtige Sachen mir gesagt. Einmal diese Sehnerventzündung und deine Angst vor den möglichen, ja, eventuellen schlimmen Folgen, ja, davon. Ja. Und einmal, dass dein Partner nach Afghanistan geht, mhm, was ja auch mit großer Angst verbunden ist für die Angehörigen. Ja. Ist dein Partner noch in Afghanistan? Nein. Er ist momentan, Gott sei Dank, in Deutschland. Er bleibt auch. Alles wieder heil und gesund zurückgekommen. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Er geht nicht mehr, eben aufgrund dessen wegen mir. Und also, was macht er? Er lebt nicht mehr mit dir? Nein, er geht nicht mehr nach Afghanistan. Doch, er lebt so, noch mit mir. Achso, er geht aber nicht mehr. Nach Afghanistan geht er nicht mehr. Also da hat er sich jetzt. Aber nochmal auf die Augengeschichte zurückzukommen. Mhm. Der hat der Augenarzt sich mit dieser Diagnose alleine gelassen oder hat er sie behandelt auch? Er hat mich mit dieser Diagnose sozusagen alleine gelassen. Ich wollte auch nicht mehr hin, weil, weiß ich nicht, also irgendwo zwischen Ärzten und Patienten muss die Chemie stimmen und das hat nicht gestimmt. Mhm. Und bin daraufhin zu einem anderen Arzt und es war auch nie eine Sehnerventzündung. Sondern? Es war Überanstrengung oder sonst irgendwas, beziehungsweise klar, also der Sehnerv, der leitet bei mir etwas langsamer. Also organisch etwas Harmloses. Es ist gar nichts. Ich hatte erst hier im Dezember vergangenen Jahres hatte ich ein Schädel-MRT, wo mein Hausarzt einfach gemeint hat, bevor sie mir in 30 Jahren noch da sitzen und sagen, was hab ich denn, gucken wir jetzt einfach. Und es ist gar nichts. Es ist alles in Ordnung. Also organisch alles abgeklärt. Ja, ich bin kerngesund. Wie macht sich diese Angsterkrankung jetzt heute deutlich? Wie zeigt sie sich? Sie zeigt sich in dem, dass ich immer Angst habe. Also ich kann vor was? Ich umzufallen. Dass andere Menschen mich sehen, wie ich umfalle. Angst, dass andere Menschen dich sehen, wie du umfällst. Ja. Das ist ja verrückt. Hilflos bin. Das heißt, du traust dich gar nicht unter Leute? Das ist schwierig. Also einkaufen und solche Sachen ist wirklich schwierig. Also ich gehe alleine gar nicht raus. Entweder nur mit meinem Mann oder meiner Schwester oder meiner Mama. Und du hast auch keinen Job? Doch, ich bin selbstständig. Ich habe 2 Firmen. Du hast 2 Firmen sogar? Ja, wie geht denn das? Du leitest 2 Firmen? Ja, ich arbeite von zu Hause. Also ich habe ein Callcenter und das habe ich jetzt schon seit 3 Jahren und jetzt habe ich... Achso, das heißt, du hast gar nicht so viel Direktkontakt mit deinen Mitarbeitern, es geht alles über Telefon. Geht alles über Telefon und habe dazu jetzt im Januar noch ein Nagelstudio eröffnet. Aber da musst du doch hingehen. Das mache ich auch von zu Hause aus, da habe ich natürlich auch jeden Tag meine 2, 3 Kundinnen. Und du hast du keine Angst, dass du vor der Kundin umfällst? Oh doch, das war meine größte Angst immer und ist ja auch immer noch. Ja. Aber das hat mir Gott sei Dank jetzt etwas geholfen, also es geht mir schon besser. Das ist ja interessant. Das heißt, du hast, finde ich toll, du hast diese Angsterkrankung und hast dir noch eine Sache aufgehalst, nämlich dieses Nagelstudio, was dir noch mehr Angst eigentlich macht. Ja. Und bist dann in die Angst reingegangen. Hast dich der Angst ausgesetzt und somit die Angst jetzt ein bisschen besiegt. Ja. Super. Ja, definitiv. Super. Also, da bin ich eigentlich auch teilweise sehr stolz auf mich selber. Wie macht sich die Erkrankung noch deutlich? Oh Gott, es ist ich habe auch einen kleinen Sohn. Mhm. Und es ist auch dann schwierig. Der ist jetzt 21 Monate alt. Mhm. Er ist halt Spielplatz und so weiter. Und ich bin selten mit ihm draußen. Mhm. Also wirklich nur, wenn mein Mann dabei ist oder eben meine Schwester. Da habe ich ein sehr schlechtes Gewissen auch ihm gegenüber. Also das konzentriert sich schon darauf, dass du Angst hast, vor Menschen umzufallen. Genau. Mhm. Genau, also wenn ich alleine bin, geht mir eigentlich echt ganz gut. Da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Mhm. Wenn du zum Beispiel alleine durch ein Waldstück spazieren gehst, ist das auch okay? Oh nee, da hätte ich eher Angst irgendwie vor irgendwelchen Sittlichkeitsverbrechern oder sowas. Ja, okay, klammern wir das mal aus. Irgendwo in einem Park oder so, wo aber keine anderen Leute sind. Wenn ich alleine bin, ja, dann geht's gut. Dann geht's gut. Dann kann ich auch, dann kann ich auch rausgehen, nur dann wieder einkaufen oder sowas in der Schlange stehen an der Kasse. Das ist, da sterbe ich tausend Tode. Du hast Familie, du hast einen Mann, du hast ein Kind. Ja. Wie geht dein Mann damit um? Mein Mann macht sich fast die Vorwürfe, dass er dran schuld ist. Wegen der Afghanistan-Geschichte damals? Ja. Dass das der Auslöser war? Wir haben eine sehr enge Bindung. Mhm. Und ja, er denkt halt immer, dass er irgendwo mich verweichlicht hat, weil er immer die Führungsrolle übernommen hat. Er muss seine Frau beschützen und Klingt aber sehr nach, ein bisschen nach Küchenpsychologie. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich bin sehr vorsichtig, wenn man so eine Angsterkrankung hat, wenn man da selbst da so rum diagnostiziert. Ja. Bist oder warst du denn mal in einer Therapie? Ich war zweimal bei einem Psychotherapeuten. Mhm. Der gute Mann hat mir dann jedes Mal erzählt, wie viele Kinder er doch hat und ja, dass seine größte Angst selbst ist, hier irgendwie ein Schlaganfall oder ein Hirntumor. Hat der Psychologe dir gesagt? Ja. Hat er von sich aus über sich erzählt? Ja, und er wollte mir dann lediglich Medikamente verschreiben, welche ich aber nicht nehmen wollte und auch bis heute nicht genommen habe. Okay, dann helfen wir das ab gleich unter, bist du an die falsche Adresse geraten. Ja, genau. Also ich finde, bei deinem Elan, den du ja schon hast und deine Initiative, auch Stichwort das Nagelstudio und deine Firmen, solltest du das aber professionell mal in die Hände nehmen, dass du zu einem guten Profi kommst. Das ist schwierig. Ich habe keinen Führerschein. Wir sind hier in einer Kleinstadt. Ja, nur gut, aber. Es ist ganz schwierig für mich, hier irgendwie wegzukommen. Ja, wird sich irgendwie, das ist kein Grund, das nicht zu machen. Ja, das ist halt wieder so eine Sache, ne? Das gehört alles irgendwie so dazu. Mache ich morgen nicht, mache ich heute nicht. Ich verstehe. Aber das ist genau der Punkt, Eva. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du dir wirklich ordentliche Hilfe suchst, da können wir dir gleich noch ein bisschen behilflich sein bei der Suche und wie man das anstellt. Gerne. Dann gibt es auch gerade auch für solche Fälle Mittel und Wege, dass man das dann arrangiert. Da musst du das aber auch wollen. Sonst, du bist, was sagst du, 27 Jahre alt. Ja. Das geht jetzt seit 3 Jahren, sagst du. Ja. Glaube mal nicht, dass das von alleine, also wahrscheinlich nicht von alleine weggeht. Das glaube ich auch nicht. Deswegen muss was passieren. Du hast Verantwortung für dein Kind. Du hast deine Verantwortung deinem Mann gegenüber, der sich Vorwürfe macht. Es wäre gut, es so hinzukriegen, dass er auch keine Vorwürfe mehr sich machen muss. Ja. Sondern dass du einfach in gute professionelle Hände kommst, dass da was passiert. Ja. Ich möchte jetzt, dass du mit meiner Psychologin sprichst und die soll dich ordentlich beraten. Ja. Welche Art von Therapie für dich gut wäre, wo du es machen könntest und wie du es auch unter den Umständen, unter denen du lebst, das arrangieren könntest. Ja. Mach es. Ich sage es dir wirklich ganz, ganz, ganz dringlich, Eva, mach es. Wäre mein Ziel, ja. Ja. Da rauszukommen. Sonst reden wir noch in 5 Jahren. Ja. Und es passiert nichts. Ich weiß. Und irgendwann gehst du gar nicht mehr raus, wenn es ganz schlimm wird. Ja, heute war ich raus. Ich bin aber auch ganz stolz auf mich. Ja, ist auch gut, ja. Liebe Eva, wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, Anja ruft dich an. Mhm. Du legst bitte auf und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Super, danke. Wünsche ich dir auch. Danke sehr. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist die... Wo ist sie denn? Hier. Jennifer, 17, guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, Jennifer. Um was geht's bei dir? Weswegen rufst du an? Das sind eigentlich ganz viele Probleme, aber das größte Problem, was ich in meinem Leben habe, ist der Missbrauch, der mit meinem Adoptivvater passiert ist. Mhm. Wann ist der passiert, Jennifer? Als ich 9 war. Ist das einmal oder über einen längeren Zeitraum passiert? Über 2 Jahre. Danach war eine kurze Pause von einem halben Jahr. Danach ist er wieder in die Familie reingekommen. Und danach ging es ein halbes Jahr gut und danach ging es nochmal eine gewisse Zeit. Aber jetzt nicht mehr? Nein. Wohnst du noch in dieser Familie? Nein. Nein. Wo lebst du jetzt? Ich wohne in einer Wohngruppe, also ein betreutes Wohnen. Ja. Hast du jemandem schon mal davon erzählt, was da passiert ist? Ja, das erste Mal, als ich das meiner Mutter erzählt habe, also meiner Adoptivmutter, ist das eigentlich eher quasi ein Zufall gewesen, weil ich mit meinem Bruder auf einer Fahrradtour war und er mich ganz komisch umarmt hatte, so wie ich das überhaupt nicht leiden konnte. Der Bruder? Ja. Mhm. Und er hatte dann, ich hatte ihm dann das halt erzählt mit meinem Adoptivvater. Und für meinen Bruder war unser Adoptivvater halt ein großes Vorbild. Und da ist für ihn eine Welt zusammengebrochen. Und durch meinen Adoptivbruder konnte ich dann halt auch das dann meiner Mutter erzählen. Wie viel älter ist der Adoptivbruder? 3 Jahre. 3 Jahre. Und der hat dir das auch gleich geglaubt? Nein. Nein. Weil unser Adoptivvater halt ein großes Vorbild für ihn war. Ich muss nochmal nach den Familienverhältnissen fragen. Du sagst, euer Adoptivvater, ja, ist es auch nicht deine wirkliche Mutter? Nein. Also ihr seid adoptiert in dieser Familie? Ja. Seid ihr beide denn leibliche Geschwister? Auch nicht. Auch nicht. Also es ist eine zusammengewürfelte Familie. Genau. Wie lange hast du in dieser Familie gelebt, von ganz klein an? Ich bin mit einem halben Jahr adoptiert worden. Mhm. Und bin mit 16 quasi ausgezogen. Mhm. Als du das dann deiner Mutter, deiner Adoptivmutter, ich sag mal, deiner Mutter erzählt hast, wie hat die denn reagiert? Also, sie hat es mir teilweise geglaubt, sie ist in Tränen ausgebrochen, ich hinterher dann auch. Mhm. Und sie hat mich aber ständig gefragt, ob ich mir sicher bin, ob es mein Adoptivvater gewesen ist. Und da fing es dann halt an, dass ich extrem sauer auf meine Adoptivmutter wurde. Weil wer sollte sonst gewesen sein, wenn du so, hast es ja über Jahre erlebt. Ja. Und sie unterstellt, dass du dir das irgendwie, vielleicht irgendwie so zusammendenkst. Ja, oder dass es vielleicht jemand anderes gewesen sein soll. Mhm. Glaubt sie dir bis heute nicht? Doch, doch, weil es dann halt noch ein zweites Mal über einen längeren Zeitraum passiert ist. Mhm. Und nachdem du ihr das gesagt hattest? Ja. Mhm. In welchem Alter befinden wir uns jetzt? Wie alt warst du da, als du es deiner Mutter gesagt hast, der Adoptivmutter? Da war ich 10,5. Ach so. Und dann ist es weiter passiert und wie ging es dann mit der Mutter weiter? Naja, dass ich noch nicht volljährig bin, hat sie eine Anzeige beim zweiten Mal veranlasst. Ach so, gegen ihren Mann? Ja. Ah ja. Mhm. Da hat sie dir also geglaubt? Ja. Mhm. Und was ist dann aus der Anzeige geworden? Er hat 2,5 Jahre bekommen. Also es kam zu einem Prozess, zu einer Gerichtsverhandlung? Genau. Mhm. Und er hatte das aber alles am Anfang auch abgestritten und gesagt, dass ich lüge und am Anfang hat das hinterher denn hinterher dann zugegeben? Vor Gericht nicht. Sondern wo? Meiner Adoptivmutter gegenüber. Ah ja. Aber das Gericht hat ihn für schuldig befunden und ihn zu der von dir gerade ausgesprochenen Strafe verurteilt. Genau. Der ist jetzt wieder draußen, ne? Ja. Hast du den nochmal gesehen? Nein. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Adoptivmutter? Mehr als nur kritisch. Mehr als kritisch? Ja. Mhm. Weil deren Ehe ist doch dann zerbrochen, sicherlich auch nach diesem Gerichtsverfahren, oder? Genau. Die haben keinen Kontakt mehr miteinander? Nein. Warum ist dein Verhältnis zu deiner Mutter jetzt so gespannt? Durch den Missbrauch habe ich mich extrem zurückgezogen, habe mit niemandem gesprochen, habe angefangen, mich zu ritzen. Mhm. Ich habe sogar in dem Alter schon angefangen, mich versucht, mit Alkohol zu betäuben. Mhm. Und habe auch bis heute das Problem, dass ich Selbstmordgedanken habe. Mhm. Deswegen rufe ich heute auch an, damit ich mit jemandem reden kann. Ja. Das heißt, es geht ja heute oder in letzter Zeit besonders schlecht. Genau. Hm. Da in diesem betreuten Wohnen, in dem du lebst, gibt es da keinen Ansprechpartner, mit dem man über so Sachen auch sprechen kann? Schon, aber das ist wie mit meinen misslungenen Therapien. Das funktioniert alles nicht. Es gab Therapien? Ja. Viele? Also ich war bei 3 Formen von Therapien, Maltherapie, einfach nur Gesprächstherapie und auch Reittherapie, aber das hat mir alles nichts gebracht. Hm. Das hat alles im Endeffekt nur noch schlimmer gemacht. Hm. Jetzt bist du 16 Jahre alt und lebst in dieser Wohngruppe. Gehst du noch zur Schule oder machst du eine Ausbildung? Das ist mein letztes Jahr in der Schule. weil ich bin 17. Ja, genau, 17, entschuldige, ja, genau. Gibt es enge Menschen um dich herum? Hast du Freunde oder einen Vertrauten oder gar einen Freund? Ich habe eine beste Freundin gehabt, bis vor 4 Jahren. Die ist mir aber genommen worden von einem Rollerfahrer. Der hat sie nämlich überfahren. Die ist gestorben? Ja. Ich habe jetzt noch 2 beste Freunde, mit denen ich mich auch sehr gut unterhalten kann, aber so meine eigentlichen Probleme kann ich nicht wirklich mit denen besprechen, weil ich darüber eigentlich auch nicht wirklich sprechen kann. Ich finde das sehr tapfer von dir und sehr mutig, dass du hier anrufst. Das ist doch wahrscheinlich eine große Überwindung gewesen, oder? Etwas, ja. Ja, glaube ich. Aber ich finde das toll, dass du es gemacht hast. Aber das zeigt mir auch, in welcher Not du bist. Und dass es dir sehr schlecht geht. Und wenn du gerade so eine Andeutung machst, dass du über Selbstmord nachdenkst und in letzter Zeit vielleicht sogar besonders, dann ist nämlich das schon sehr ernst, was du mir sagst. Danke. Wenn du an diesen Mann denkst, der dir das angetan hast, was empfindest du? Wenn ich an meinen Adoptivvater denke? Ich habe ein kleines Gefühl von Hass, sagen wir es so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute immer noch auch einen Teil selbst das Gefühl, dass ich alleine daran schuld war, dass es passiert. Ich habe mir Vorwürfe da deswegen gemacht, wäre ich niemals in diese Familie gekommen, wäre das nie passiert, wäre die Familie auch nie auseinandergegangen. Aber du warst ein halbjähriges Kind, als du in die Familie gekommen bist. Das konntest du doch gar nicht verhindern. Nein, aber trotzdem sind die Gedanken da. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist schlimm. Das habe ich schon so oft gehört, dass Menschen, denen sowas passiert ist, wie es dir passiert ist, dass die sich selbst Vorwürfe machen. Was natürlich so ganz objektiv gesehen völliger Unsinn ist. Genau. Weil er hat dir, dem kleinen Kind, so viel Leid angetan und du konntest dich ja als Kind nicht wehren dagegen. Nee. Du konntest dich überhaupt nicht wehren. Du hattest Angst und er ist mit der Gewalt eines erwachsenen Mannes auf dich zugegangen und hat das mit dir getan. Ja. Hat er dir auch gedroht, wenn du irgendwas sagst, dass irgendwas Schlimmes passiert? Gar nicht. Er hat mir nur, ich bin das einzige Mädchen halt in der Familie und mein Bruder wurde immer bevorzugt und hat auch Taschengeld gekriegt und ich habe keins bekommen, womit ich auch gar kein Problem hatte. Aber mein Adoptivvater hat mir dann auch gelegentlich Geld gegeben, bis ich dann irgendwann so gemerkt habe, wo er dann auch mal so gesagt hat, aber du erzählst Mama nichts. Der hat sich, nachdem er aus dem Gefängnis herausgekommen ist, auch nie bei dir schriftlich irgendwie mal gemeldet und hat irgendwas gesagt, dass ihm was leid tut oder gar nichts? Dass es ihm leid tut, das hat er noch nie in diesen ganzen Jahren gesagt. Und gemeldet hat er sich schriftlich nicht. Er hat übers Telefon versucht anzurufen. Aber meine Mutter hat es ihm verboten und er hat auch generell ein Kontaktverbot. Jennifer, ich finde, dass wir jetzt gleich gemeinsam im Hintergrund nach der Sendung, die Sendung ist gleich rum, überlegen und nachdenken, wie wir dir eine neue professionelle Hilfe anraten können, was du tun sollst. Ich finde, du musst noch mal was unternehmen. Ja. Es gibt die Chance, dass man auch nach so viel Leid, wie du es erlitten hast, dass man einigermaßen wieder gut danach leben kann, das weiß ich. Es gibt solche Therapien und es gibt Menschen, sehr tolle Menschen, die sich damit auskennen und die Betroffenen helfen können. Ich möchte das sehr, sehr dringlich dir empfehlen, das zu tun. Du bist eine ganz junge Frau und du hast dein ganzes Leben vor dir und sicher hast du Träume. Und wenn du nur einen kleinen Traum hast, den du dir verwirklichen möchtest, dann musst du das tun. Dann musst du nochmal in eine Therapie gehen. Und was für eine Art von Therapie, da würden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und dich in Ruhe im Hintergrund beraten. Einverstanden? Ja. Gut, liebe Jennifer, dann legst du bitte auf und die Anja ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema der sechste Sinn. Ein Radio ist live, wieder Fernsehen.